Deutschlandfunk Hintergrund Kultur. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres. Und eines Morgens brachen Flammen aus allem. Und eines Morgens stiegen lodernde Feuer aus der Erde, verschlangen Leben. Und seither Feuer, Pulver seither. Und seither Blut. Y desde entonces fuego, pólvora, desde entonces, y desde entonces sangre. Ich bin hier, der Geschichte Lauf zu erzählen. Über Pablo Neruda. Von Karl Ludolf Hübener. Mensaje para señor General Pinochet, de parte del señor General Lee. 11. September 1973, Santiago de Chile. Gegen den gewählten Präsidenten Chiles, Salvador Allende, putschen Militärs um General Augusto Pinochet. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiaran. Schakale, widerwärtig für einen Schakal. Steine, auf die die trockene Distel gespien hätte. Vipern, die Vipern verachten würden. Augusto, Patricio, adelante. Das Kriegsrecht wird angewendet. Personen, die mit Waffen oder Sprengstoff überrascht werden, sofort erschießen. Venid a ver la sangre por las calles. Kommt. Venid a ver. Seht das Blut in den Straßen. La sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Tausende von Chileninnen und Chilenen werden 1973 eingesperrt, gefoltert, verschwinden spurlos oder werden von Pinochets Schergen ermordet. Nur weil sie, wie Salvador Allende, von einem friedlichen Übergang zum Sozialismus und einem gerechteren und menschlicheren Chile geträumt hatten. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Und ich sage euch, dass die Saat, die wir in das würdige Bewusstsein von Tausenden und Abertausenden von Chilenen gepflanzt haben, nicht auf ewig erstickt werden kann. De miles y miles de chilenos, no podrá ser cegado definitivamente. Auf dem Krankenlager in Isla Negra erfährt der krebskranke Pablo Neruda die Nachricht vom Tod seines Freundes Salvador Allende. Don Pablo permanece acá hasta el 19 septiembre de 1973. Don Pablo bleibt in Isla Negra bis zum 19. September 1973. Dann wird er in einer Ambulanz in die Klinik Santa Maria in Santiago gefahren. Dort stirbt er am 23. September. Mit seinen 69 Jahren eigentlich noch ein junger Mann. Y lo llevan en ambulancia a la clínica Santa María en Santiago. Ahí falleció el 23 de septiembre de 1973. Joven todavía, los 69 años. Hauptbahnhof in Santiago de Chile. Auf dem Bahnsteig drängen sich die Menschen. Abschied. Der Schnellzug zur Frontera, zur Grenze, fährt ab. Ziel ist Temuco. Dieser langsame Zug, der verschiedene Zonen und Klimata durchquerte, mit dem ich so oft gereist bin, bewahrt für mich noch heute einen seltenen Zauber. Landleute mit feuchten Ponchos und Hühnerkörben, wortkarge Araukaner. Ein ganzes Leben entfaltete sich in so einem Dritterklassewagen. Viele reisten ohne zu zahlen, unter den Bänken. Pablo Neruda war noch ein kleines Kind, als er mit dem Vater, die Mutter war inzwischen verstorben, nach Temuco zog. Eran los que conocían donde se comía bien y barato. Donde se tomaba buen vino y barato. Mein Vater war Eisenbahner. Er starb in Temuco. Es machte mir Spaß, das Gebiet, die Abzweigungen und die kleinen, unbestimmbaren Dörfer mit seinem Schotterzug kennenzulernen. Ebenso gefiel mir, die Arbeiten an der Eisenbahn, die Schwellen, die Stellwerke mitzuerleben. Longaniza, o café con malicia, con algo de aguardiente, en Chillán sustancia. Während der Vater arbeitete, streifte Pablo durch die einsamen Wälder rings um Temuco, sammelte Pflanzen und Insekten. Voller Neugier und Wissbegierde um mehr zu erfahren über die überwältigende Natur. Weiter laufe ich in einem Wald aus Farnen, die viel höher sind als ich. 60 Tränen fallen aus ihren grünen, kalten Augen auf mein Gesicht. Und noch lange zittern ihre Fächer hinter mir. Ein morscher Stamm, welch ein Schatz. Schwarze und blaue Pilze haben ihm Ohren angehängt. Rote Schmarotzerpflanzen haben ihn mit Rubinen besät. Andere träge Pflanzen haben ihm ihre Bärte geliehen. Und blitzschnell schießt aus seinen morschen Eingeweiden eine Schlange hervor, wie ein Geist, als entweicht dem toten Stamm die Seele. Die Füße versinken im toten Laub. Ein brüchiger Zweig knackt. Die riesigen Araukarien recken ihre krause Gestalt. Ein Vogel des kalten Urwalds kommt geflogen, flattert, lässt sich im schattigen Gezweig nieder. Und wie eine Oboe tönt es aus seinem Versteck. Der wilde chilenische Wald reichte bis an den Rand Temucos. Damals eine Ansammlung von Häusern und Hütten in Reichweite des Bahnhofs. Ganz in der Nähe des Bahnhofs von Temuco dehnt sich der Markt aus. Ein reichhaltiges Angebot an Obst und Gemüse liegt aus. Scharfe Gewürze, lebende Tiere, Ponchos und andere Webwaren werden angepriesen. Viele Gesichter mit indianischen Zügen. Mapuche-Frauen hocken vor Körben. In den Straßen, die zum Markt führen, zahlreiche Geschäfte. Holzhäuser, blau, gelb, braun-rötlich angestrichen. Angeboten werden landwirtschaftliches Gerät, Handwerkszeug, Dünger und Samen, Haushaltswaren, Zement, Konserven, Farben, Wasserrohre. Auf dem Mittelstreifen einer angrenzenden Straße parken zweirädrige Ochsen- und Pferdekarren, wie schon vor über 100 Jahren. En 1910 me contaba mi abuela, que mi abuela era ferroviaria, mi abuela y mi abuelo, más o menos cómo era esta ciudad, pequeñísima, ¿no es cierto?, casi toda rodeando la estación de ferrocarril. Mein Großvater war auch Eisenbahner und meine Großmutter hat mir erzählt, wie die Stadt damals aussah. Es war ein kleiner Ort, der sich um den Bahnhof herum gruppierte. Damals gab es hier noch Banditen. Meiner Großmutter schenkten sie statt einer Puppe einen Revolver. Da war sie 7 Jahre alt. Über den Bürgersteig trabten Pferde. Die Reiter mit ihren festgezurrten Pferdedecken hielten auf dem Platz zu, wo die Tiere grasen konnten. Nicht gerade eine städtische Szenerie. Noch heute bewahrt Temuco ein wenig seinen dörflichen Charakter. Alle Geschäfte mussten ein Schild mit Symbolen haben. Nur wenige Leute konnten ja lesen. Vor allem nicht die Fremden, darunter auch Deutsche. Wenn sich ein Eisenwarenladen der Hammer nannte, dann hing draußen ein Schild mit einem Hammer. Oder wenn das Geschäft der Kochtopf hieß, dann hing dort auch das entsprechende Zeichen. Ein Schuhladen schmückte sich mit einem Stiefel. So konnten die Läden auseinandergehalten werden. Una zapatería tenía que tener una bota para poder identificar los comercios. Erzählt Guido Eitel aus Temuco, das 1881 gegründet wurde. Er ist Schriftsteller, Neruda-Fan, und versucht, die Erinnerung an den großen Sohn der Stadt wachzuhalten. Lo primero que se me asoma a la mente, ¿no es cierto?, es el Neruda, que está cantando a este pueblo con... En que lo dice, en que todo el pueblo está lleno de olor a madera porque las casas se están construyendo. In diesem Dorf, schrieb Neruda, röche alles nach Holz. Es wurde überall gebaut. Das Dorf war eine einzige Baustelle. Das ist noch heute der Fall. Aber damals war das sicherlich viel poetischer, denn alles wurde mit Holz und Hammer errichtet. Das hat den jungen Neruda für alle Zeiten geprägt. Diese Landschaft mit ihren endlosen Regenfällen, das harte Leben. Wie diese Stadt allmählich entsteht, eine Herausforderung für alle. A lo pequeño y a lo grande que lo rodeaba, ¿no es cierto? Lo que podía ser una piedra, una alcachofa, pero también atento por otro lado a los movimientos sociales. Es regnete ganze Monate, ganze Jahre. Der Regen fiel in Fäden langer Glasnadeln, die auf den Dächern zerbrachen oder in durchsichtigen Wellen gegen die Fensterscheiben schlugen. In Temuco lernte Neruda auch eine hochgewachsene Dame in langen Kleidern und Schuhen mit niederen Absätzen kennen. Die Direktorin der Mädchenschule, eine Dichterin und spätere Nobelpreisträgerin. Sie hieß Gabriela Mistral. Sie schenkte dem kleinen Pablo Bücher russischer Romanciers wie Tolstoi und Dostojewski. In Temuco, das als ausgesprochen konservativ gilt, erinnert nur wenig an die beiden Nobelpreisträger. Die Leute eilen achtlos an dem Straßenmusiker vorbei. Geschäfte locken. Konsum wird großgeschrieben im neoliberalen Chile, auch in Temuco. Temuco hat heute etwa 300.000 Einwohner. Die Stadt gibt sich modern, wirkt aufstrebend, aber gesichtslos. Verwaltungsgebäude, Büros, Geschäfte, 10- bis 20-stöckige Wohn- und Bürotürme. Nur einige Holzhäuser erinnern an die Zeit der Pioniere, als noch die Frontera, die Grenze, zwei Welten voneinander trennte. Das war hier Territorium der Mapuche-Indianer. Es reichte von Concepción bis kurz vor Valdivia und war bis Ende des 19. Jahrhunderts in den Händen der Mapuche. Chile zerfiel in zwei Teile. Als dann der chilenische Staat dieses Gebiet unterworfen hatte, um die Einheit des Landes herzustellen, war die Regierung gezwungen, die Kolonisierung zu fördern, vor allem durch die Deutschen. Diese galten in Chile als sehr arbeitsam und praktisch, wenn es um Landwirtschaft, Gewerbe und Geschäfte ging. Im Zentrum Temucos gibt es noch das Optikergeschäft München, das Hotel Bayern, die Pension Adriane Becker, die Buchhandlung Libreria Alemana, die Deutsche Schule, 1887 gegründet und nicht weit entfernt von der Avenida Alemana. Ich habe in einem Viertel an der Avenida Alemana gelebt. Dort wohnten vor allem Deutsche, aber auch Chilenen. Es war also kein Ghetto. Meine Nachbarn waren allerdings vorwiegend Deutsche. Mir fiel als Kind auf, dass sich einige Jungen in meinem Alter sehr seltsam kleideten. Sie liefen, bis sie 18 waren, in kurzen Hosen herum, wie die Bergsteiger. Sie hingen an ihrer Sprache. Im Bus hörte man oft deutsche Laute. Manchmal verstand ich sogar etwas, ohne Deutsch zu können, da sich in ihren Gesprächen Deutsch und Spanisch mischten. Immer wieder kam die Rede auf die Disziplin, die in ihrer Schule herrschte. Später erfuhr ich, dass ein nicht geringer Teil der deutschen Kolonie Hitler und den Nazis mit viel Sympathie begegnete. Das Stadtbild Temucos wird vom bewaldeten Cerro Nielol beherrscht. Neruda hat sich auf der Suche nach Pflanzen, Insekten und Blättern gelegentlich dort im Dickicht verirrt. Es ist bis heute der Berg der Mapuche, ihr rituell-kulturelles Zentrum. Zu seinen Füßen verläuft eine Straße mit einfachen Holzhäusern. Verblasste, abgeblätterte Farben. Eine ärmliche Gegend. Mittendrin das Büro des Rates aller Völker, einer der wichtigsten Mapuche-Organisationen. Eine Versammlung der Mapuche. Die meisten Teilnehmer tragen Jeans, einige traditionelle Stirnbänder. Es geht um strategische Fragen. Wie können Sie das Land, das Ihnen geraubt wurde, zurückgewinnen? Der letzte Räuber Ihres Gemeindelandes war Pinochet. Selbst den Inkas war es in vorkolonialen Zeiten nicht gelungen, die Mapuche in ihr Imperium zu zwingen. Später scheiterten die Spanier bei dem Versuch, das Land der Araucanier, wie die Ureinwohner auch genannt wurden, zu erobern. Die Spanier respektierten schließlich das Mapuche-Gebiet, notgedrungen. Auch nach der Unabhängigkeit Chiles im Jahre 1810 trennte die Frontera Indianer und hellhäutige Chilenen. Erst das chilenische Heer pazifizierte, wie es hieß, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit Waffengewalt die Mapuche. Innerhalb von wenig mehr als einem Jahrhundert ist das ursprüngliche Siedlungsgebiet der Mapuche von der Größe der ehemaligen DDR auf die Fläche des ehemaligen West-Berlin reduziert worden. Gegen die Indios wurden großzügig alle Waffen angewendet. Der Schuss des Karabiners, das Anzünden ihrer Hütten, dann als väterliche Reform das Gesetz und der Alkohol. Der Anwalt spezialisierte sich auf die Enteignung ihrer Felder. Der Richter verurteilte sie, wenn sie protestierten. Der Priester bedrohte sie mit dem Feuer der ewigen Verdammnis. Noch vor einigen Jahren verbot ein Restaurant in Temuco Betrunkenen, Hunden und Mapuche den Zutritt. Pero de todas maneras yo creo que Neruda intuitivamente él peleaba por la justicia, es decir, Neruda kämpfte intuitiv für Gerechtigkeit. Ihm war das Drama der Mapuche bewusst. Diese hatten doch tatsächlich 300 Jahre Widerstand geleistet. Er nahm deshalb Partei für ein Volk, das sich und seine Kultur über so viele Jahre hinweg verteidigt hatte. Wie wohl wenige Landsleute hat Neruda die Mapuche verstanden. Die ersten Chilenen und tief verwurzelten Söhne jener Erde, wie er sie nannte. Er hat ihren erbitterten Widerstand gegen die spanischen Eindringlinge in Versen verewigt. In el río de la historia me encontré con los viejos héroes, ya muchas veces cantados. Im Strom der Geschichte traf ich die alten Helden, die schon häufig besungen worden sind. Aber ich wollte es auf meine Art tun. So sind die Verse, die ich unseren araukanischen Generälen widmete, entstanden. Ein Gedicht wird dir von der Folter des Anführers der Krieger, des Toki Caupolicán, erzählen. Pero Caupolicán llegó al tormento, ensartado en la lanza del suplicio, entró en la muerte lenta de los árboles. Arauco replegó su ataque verde, sintió en las sombras el escalofrío, clavó en la tierra la cabeza, se agazapó con sus dolores. Doch die Folter erreichte Caupolicán. Durchbohrt von der Lanze der Todesmarter ging er ins langsame Sterben der Bäume ein. Auraca zog seinen grünen Angriff geschlossen zurück, fühlte im Dunkel den Todesschauer, vergrub das Haupt in der Erde, duckte sich unter seinen Qualen nieder. Der Toki schlief im Tode. Eisenlärm drang vom Feldlager her, ein Kranz fremden Gelächters. Und den trauerbefallenen Wäldern zu wogte allein die Nacht. Nur wenige Dichter hätten ein derart tiefes Verständnis für das Anderssein entwickelt, bestätigt Elecuda Chihuahilaf, Mapuche und Dichter aus Temuco. Por eso él tiene versos que además aluden a aspectos que son muy vitales en la cultura nuestra. Bei ihm gibt es Verse, die auf Aspekte anspielen, die in unserer Kultur äußerst lebenswichtig sind. Wie beispielsweise die Farbe Blau. Es ist die Farbe unseres Ursprungs. Wenn Neruda sagt, geschmeidig und blau war unser Ahne, dann ist damit Lautaro gemeint. Er spielt damit auf unsere Ursprünge an. Wir entstammen dem Blau, nicht irgendeinem Blau, sondern dem Blau des Ostens. Diese Farbe, die in uns wohnt, ist unser Geist und unser Herz. Neruda führt mit uns einen Dialog über das Ewige und das Vergängliche. Und unsere Ältesten erzählen, wenn sich der Tod des Körpers einstellt und dieser sich in Luft, Feuer, Erde und frisches Grün auflöst, so geht der blaue Geist weiter seinen Weg in Richtung Westen und vereint sich mit den Geistern der kürzlich Verstorbenen. Gemeinsam kehren sie dann an den Ort des Ursprungs, in den Osten zurück und schließen so den Lebenskreis. Wenn Neruda also schreibt, geschmeidig und blau war unser Ahne, dann spricht er Tiefgründiges an. Cuando Neruda dice elástico y azul fue nuestro padre, está hablando de algo muy profundo. Erziehung des Kasiken. Lautaro era una flecha delgada. Elástico y azul fue nuestro padre. Fue su primera edad, solo silencio. Su Su adolescencia fue dominio. Su juventud fue un viento dirigido. Lautaro war ein schlanker Pfeil. Geschmeidig und blauschwarz war unser Ahne. Schweigen war nur seine Kindheit, sein Jünglingsalter Kraft, seine Jugend ein zielgerichteter Wind. Er bereitete sich zu einer weitreichenden Lanze vor, gewöhnte die Füße an die Kaskaden. Zwischen Dornen entwickelte er den Geist, lief im Wettstreit mit dem Guanaco, lebte in den Winterlagern der Tiere, belauschte das Mahl der Adler, entriss dem Felsen das Geheimnis. Er nährte des Feuers Blütenblätter, ward vom eisigen Frühling gesäugt, verbrannte sich in infernalischen Schlünden, war unter grausamen Vögeln der Jäger. Es färbten sich von Siegen seine Hände. Er las in den Angriffen der Nacht, hielt des Schwefels Einstürze auf, wurde Geschwindigkeit, jähes Licht. Se tiñeron sus manos de victorias, leyó las agresiones de la noche, sostuvo los derrumbes del azufre, se hizo velocidad, luz repentina. Bueno, yo creo que... Gemeinsam ist der Dichtung Nerudas wie der Poesie der Mapuche, dass sie sich auf die wunderbare Natur beziehen, aus der heraus sich das dichterische Wort entwickelt. Aber im Unterschied zu uns hat Neruda, wie alle Chilenen, eine Sicht der Welt, die dem westlichen Kulturkreis entstammt. Die Mapuche und damit auch ihre Poeten sehen dagegen das Leben als Ganzheit, ohne auch nur ein einziges Lebewesen auszuschließen. Dennoch haben Neruda, aber auch Gabriela Mistral, den anderen viel voraus. Beide verknüpften diese Welten. Sie schlugen eine Brücke zwischen den beiden Sichtweisen. So schrieb Neruda Verse, in denen wir uns wiedererkennen. Es ist die Art, wie er sich ausdrückt. In einem Gedicht heißt es: Ich ließ mich von den Sternen treiben, mein Herz löste sich im Wind auf. Das ist eine sehr indianische Ausdrucksweise. Und dabei denke ich an alle Ureinwohner dieses Kontinents. Den Ureinwohnern Amerikas hat Neruda in seinem Hauptwerk, dem Canto General, ein poetisches Denkmal gesetzt. In den 40er Jahren hatte Neruda auf zahlreichen Reisen den Subkontinent für sich entdeckt. Der große Gesang ist eine Erkundung Amerikas, seiner Landschaften und Menschen, seiner Unterdrückungs- und Befreiungskämpfe. Der große Gesang ist ein Versuch, wie ein Kritiker anmerkt, dem lateinamerikanischen Leser zu helfen, seine Identität zu finden. Im Dezember 1970 führte die Gruppe Aparcoa Teile des Werkes im Städtischen Theater in Santiago de Chile auf. Neruda las die ersten Verse aus Amerika-Liebe. El hombre tierra fue, vasija. Erde war der Mensch, Gefäß, Liedschlag des zitternden Lehms, Gebild aus Erdenton, war karibischer Krug, Chibcha-Stein, kaiserlicher Pokal oder araukanischer Kiesel. Zart und grausam war er, aber in den Knauf seiner Waffe aus benetztem Kristall eingezeichnet waren der Erde Initialen. Niemand vermochte später sich ihrer zu erinnern. Der Wind vergaß sie. Die Sprache des Wassers wurde verscharrt. Die Schlüssel gingen verloren oder wurden von Schweigen überflutet oder Blut. Nicht verloren ging das Leben, hirtenhafte Brüder. Aber einer wilden Rose gleich fiel ein roter Tropfen ins Dickicht und eine Erdenlampe erlosch. Amerikas Geschichte ist eine Abfolge von Unterdrückung und Aufbegehren. Es war der gleiche Despot, der fast alle indianischen Völker heimsuchte, der spanische Conquistador, ob er nun Cortés, Pizarro oder Valdivia hieß. Der Kampf gegen die spanischen Kolonialherren brachte schließlich die politische Unabhängigkeit. Doch Ausbeutung und Unterdrückung nahmen deshalb kein Ende. Symbolisiert zunächst durch das englische Pfund und später durch den Dollar, bis auf den heutigen Tag. Als die Posaune erklang, alles war vorbereitet auf Erden und Jehova verteilte die Welt. An die Coca-Cola Incorporated, die Anaconda, die Ford Motors und andere Wesenheiten. Ihre feisten Cäsaren leben in New York. Sanfte und lächelnde Mörder sind's, die Seide kaufen, Nylon, Havanna-Zigarren. Kleine Tyrannen und Diktatoren. Sie kaufen Länder, Völker, Meere, Polizeigewalten, Abgeordnete, entlegene Gebiete, in denen die Armen ihren Mais so hüten wie die Geizigen das Gold. Die Standard Oil scheucht sie auf, steckt sie in Uniformen, weist ihnen, wer der feindliche Bruder ist. Und der Paraguayer führt ihren Krieg. Und der Bolivianer verschwindet mit ihrem Maschinengewehr in der Wildnis. Wenn aus New York die imperialistischen Vorhuten landen, Ingenieure, Kalkulatoren, Feldmesser, Experten, und sie schätzen ab das eroberte Land. Zinn, Petroleum, Bananen, Salpeter, Kupfer, Mangan, Zucker, Eisen, Gummi, Erde, nähert sich mit falschem Lächeln ein finsterer Zwerg. Und geschmeidig berät er die neuen Invasoren. Er ist angenommen. Sie ziehen ihm Lakaientracht an. Wie ein Yankee gekleidet, spuckt er wie ein Yankee, tanzt er wie ein Yankee und avanciert. Die Unterdrücker konnten sich noch stets auf einheimische Kollaborateure stützen, auf brutale Satrapen, Folterer, wirtschaftliche Blutsauger und korrupte Politiker, die mit vaterländischen Schleimereien ihr schändliches Tun zu vertuschen suchten. Beifall brach aus auf den Bänken der Aristokratie. Welch eine Überzeugungskraft, wie geistreich ist er, welch ein Philosoph, welch geistige Leuchte. Und an jeder lief, die Taschen sich zu füllen bei seinem Geschäft. Einer hamsterte Milch, ein zweiter betrog beim Eisendraht, ein anderer mogelte beim Zucker. Und alle nannten sich mit lauter Stimme Patrioten mit dem Monopol des Patriotismus. Pablo Neruda stammte aus der Andenregion, dem Lateinamerika der altamerikanischen Kulturen. Sie prägen den Canto General. Den afroamerikanischen Kulturen wendete er sich erst zu, als er über den befreundeten brasilianischen Schriftsteller Jorge Amado und andere Schriftsteller aus dem karibischen Raum die afroamerikanische Welt besser kennenlernte. Insbesondere aber als eine karibische Insel weltweit von sich reden machte. Negros del continente al nuevo mundo, habéis dado la sal que le faltaba. Sin negros no respiran los tambores y sin negros no suenan las guitarras. Neger des Kontinents, ihr habt der neuen Welt das Salz, das ihr fehlte, gebracht. Ohne Neger atmen die Trommeln nicht. Und ohne Neger tönen nicht die Gitarren. Reglos lag unser grünes Amerika, bis es wie eine Palme sich bewegte, als von einem Negerpaar der Tanz des Blutes und der Anmut geboren wurde. Und hernach so viel Elend erdulden und bis zum Grabe Zuckerrohr schneiden und im Wald die Schweine hüten und die schwersten Steine laden und Wäschepyramiden waschen und schwer beladen die Leitern erklimmen und ohne eine Menschenseele am Wegrand gebären und weder Teller haben noch Löffel und mehr Prügel einkassieren als Lohn und den Verkauf der Schwester erdulden und ein ganzes Jahrhundert lang Mehl mahlen und einen Tag in der Woche essen und immer traben wie ein Pferd, Kartons mit Spagatschuhen austragen, den Besen handhaben, die Säge und Wege schlagen, Berge aushöhlen, erschöpft ins Bett sinken mit dem Tode und jeden Morgen von neuem leben, singend wie niemand sonst sänge, singend mit dem Leib, mit Seele. Du, mein Herz, bei diesen Worten teilt sich mir Leben und Wort, und ich kann nicht mehr bleiben. Ich ziehe es vor, mit den afrikanischen Palmen zu gehen, Palmen unserer Erdenmusik, die vom Fenster her jetzt mich verlockt, und ich gehe auf den Wegen tanzen mit meinen Brüdern aus Havanna. Corazón mío, para decir esto, se me parte la vida y la palabra, y no puedo seguir porque prefiero irme con las palmeras africanas, madrinas de la música terrestre que ahora me incita desde la ventana, y me voy a bailar por los caminos con mis hermanos negros de La Habana. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar el pueblo a sufrir. Als Fidel Castro, Che Guevara und Camilo Cienfuegos 1959 siegreich in die kubanische Hauptstadt einzogen, war der Canto General längst veröffentlicht und Neruda konnte dem Gesang über die Befreier keine neuen hymnischen Verse mehr hinzufügen. Die kubanische Revolution weckte in ihm wie in vielen anderen Lateinamerikanern große Hoffnungen, dass eine neue Zeit für Lateinamerika angebrochen war. Niederstiegen unsichtbar die Bärtigen, den Frieden zu gründen auf Erden. Und heute alles ist klar, damals aber alles war dunkel in der Sierra Maestra. Darum fordere ich diese einmütige Minute, um dieses Heldenlied zu singen. Als Pablo Neruda die Insel der revolutionären Bärtigen Ende 1960 besuchte, hatte er längst das Parteibuch der Kommunistischen Partei erworben, aber nicht der bewunderte Revolutionär. Fidel war zu jener Zeit weder Marxist noch Kommunist. Seine eigenen Worte wichen stark von dieser politischen Position ab. Seine Parteinahme für den Kommunismus war durch den Spanischen Bürgerkrieg geweckt worden, was sich wiederum in Nerudas Dichtung niederschlug. Er entdeckte die Armut als Geschwür unserer Zeit. Sein Engagement für Leute ohne Schule und Schuhe brachte ihm nicht nur Anerkennung ein, sondern auch politische Verfolgung, Leben im Untergrund und Exil. Auch wenn er bis zu seinem Tod überzeugter Kommunist blieb, zeitweilig gar überzeugter Stalinist war, so ließ er sich keineswegs realsozialistische Schreibweisen diktieren. Die Politik ließ ihn nie mehr los. Erst recht nicht, als die Wahlchancen der Linken in Chile stiegen, wie im Jahre 1970. Die Kommunisten nominierten den Poeten gar als Präsidentschaftskandidaten. Doch schließlich einigte sich die Unidad Popular, das Bündnis der linken Parteien Chiles, auf den Sozialisten Salvador Allende als Kandidaten. Nach Temuco ist Neruda immer wieder zurückgekehrt, nicht nur als Wahlkämpfer. Doch dort erinnert mehr an die deutsche Einwanderung als an den berühmten Dichter. Am Bahnhof verblasst eine großflächige Wandmalerei. In schwungvollen Großbuchstaben wird eine Reise zur Poesie Nerudas angekündigt. Am Todestag 2001. Ein Treffen von Schriftstellern und nationaler Gemeinschaft auf der Strecke zwischen Parral und Temuco. Guido Etel gehörte vor Jahren neben Bernardo Reyes, Dichter und Neffe Nerudas, zu den Veranstaltern einer Eisenbahnfahrt an die Pazifikküste, wo Pablo Neruda als Kind seine Sommerferien verlebte. Wir haben eine Fahrt mit Schriftstellern aus Temuco organisiert. Aus diesem Anlass haben wir eine Dampflokomotive wieder flott gemacht. Unglaublich, diese erste Reise nach so langer Zeit. Denn die Strecke nach Imperial war schon seit Jahren stillgelegt, mindestens seit 20 Jahren. Es ging sogar durch Gestrüpp. Selbst die Kühe sahen auf, um zu sehen, was da vor sich ging. Aber auch Menschen, die gar Fahnen herausholten, um den Zug zu begrüßen. Und im Zug wurde Poesie vorgetragen. los seres humanos miraban y sacaban banderas para saludar al tren. Y arriba de ese tren se leía poesía. Zu Zeiten des jungen Pablo musste der Zug dichten Urwald durchqueren, vorbei an Bahnstationen, wo Mapuche-Indianer den Reisenden Proviant anboten. Am Fluss Imperial stiegen die Urlauber in ein Schiff um, das sie nach Puerto Saavedra am Meer brachte. Als ich zum ersten Mal vor dem Ozean stand, war ich überwältigt. Dort tobte zwischen hohen Bergen die Wut des großen Meeres. Da waren nicht nur die riesigen schneeigen Wolken, die sich viele Meter über unseren Köpfen erhoben, sondern das Donnergetöse eines kolossalen Herzens, das Beben des Universums. Was mich schreckte, war der apokalyptische Augenblick, in dem mein Vater uns das tägliche Meerbad befahl. Weit entfernt von den riesenhaften Wellen besprühte das Wasser meine Schwester Laura und mich mit seinen kalten Peitschenhieben. Wir zitterten, dass der Finger einer Woge uns hinauszerren würde, in die Berge des Meeres. Als er erstmals in Puerto Saavedra den Pazifik kennenlernte, verliebte er sich in das Meer. Da draußen vor dem Haus steht ein Boot. Er hat es einigen Fischern aus Algarrobos abgekauft. Aber zur See ist er damit nie gefahren. Mit Freunden trank er dort gelegentlich einen Aperitif oder einen Wein. Ob man nun auf dem Meer sei oder auch nicht, wenn man das Boot verließe, sei man auf jeden Fall seekrank. Paola führt durch das Haus Nerudas in Isla Negra, in der Nähe der Hauptstadt Santiago, sein Meeresversteck, wie er es nannte. Von allen Zimmern aus eine überwältigende Aussicht auf den Pazifik. In einer Ecke an einem Tisch, gefertigt aus dem Holz eines Schiffswracks, saß er häufig allein mit Mathilde, seiner dritten Frau. Meine Frau stammt wie ich aus der Provinz. Sie wurde in einer Stadt des Südens, in Chillán, geboren. Wenn das auch niemanden interessiert, wir sind glücklich. Gemeinsam teilen wir unsere Zeit während langer Aufenthalte an der einsamen chilenischen Küste. Mathilde singt mit kräftiger Stimme meine Lieder. Ich widme ihr alles, was ich schreibe, was ich habe. In mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Marcando con cruces de fuego el atlas blanco de tu cuerpo. Mi boca era una araña que cruzaba escondiéndose en ti, detrás de ti, temerosa, sedienta. Ich habe mit Kreuzen von Feuer deines Leibes weißen Atlas gezeichnet. Mein Mund war eine Spinne, die sich verbergend dahin lief. In dir, hinter dir, furchtsam und dürstend. Ich könnte dir am Ufer der Dämmerung, Liebling, süß und traurig Geschichten erzählen, damit du nicht traurig bist. Ein Schwan, ein Baum, etwas Fernes und Frohes, die Zeit der Trauben, die Zeit gereift und früchteschwer. Der ich in einem Hafen lebte, ich liebte dich von dort her. Einsamkeit von Traum durchwirkt und Schweigen, eingezwängt zwischen Meer und Traurigkeit, stumm, von Wahn befallen, zwischen zwei Barkenführern, die nie sich rührten. Das mythische Isla Negra wird von der Neruda-Stiftung verwaltet. Sie geht auf einen Wunsch Nerudas zurück, der das Haus der Stiftung übertragen hatte. Sie sollte eine Stiftung für und über Poesie sein und dem dichterischen Nachwuchs dienen. Sie sollte vor allem auch Kultur unter den Menschen ohne Schuhe und Schule verbreiten. Doch die Stiftung hat inzwischen dem Zug der Poesie in Temuco alle Zuschüsse gestrichen. La herencia Neruda quedó en mano. Das Erbe Nerudas ist in den Händen von Leuten, die den großen Gesang nicht lieben. Sie mögen nicht Spanien im Herzen. Sie können die Anstiftung zum Nixon-Mord nicht leiden. Und da haben Sie zumindest, was das Dichterische angeht, durchaus recht. Denn das Gedicht ist schlecht. Für welchen Neruda begeistern sich nun diese Leute? Für die elementaren Oden, den Aufenthalt auf Erden, 20 Liebesgedichte. Und Sie vergessen den politischen Neruda. Den politischen Neruda, der alle Fehler des politischen Neruda an sich hat. Aber neben der Ode an Stalin gibt es auch die Ode an Stalingrad, an die großartige Verteidigung des sowjetischen Volkes. Und da haben wir die außergewöhnliche politische Dichtung im großen Gesang. Mit den Höhen von Machu Picchu, seinem Amerikanertum, seiner Liebe zur Erde. Neruda ist von den Ökologen noch gar nicht entdeckt worden. Dabei könnten sie in ihm doch einen großen Anreger entdecken. Neruda no ha sido tomado por los ecologistas, que podrían encontrar en él, digamos, un gran inspirador, ¿no? Tomás Modian, der Soziologieprofessor und Essayist, ist einer der renommiertesten Kritiker des neuen Chile. Er wehrt sich gegen einen weitgehend entpolitisierten Neruda, den jeder zitieren kann, ohne unbequeme Fragen auszulösen. Neruda Light, leicht konsumierbar, ganz im Trend neoliberaler Zeiten. Diese verzuckerte, fast weihevolle Darstellung Nerudas führt dazu, dass man Neruda problemlos auch während eines Unternehmeressens rezitieren kann. Und Julio Ditborn, einer der führenden Köpfe der ultrarechten UDI-Partei, der Unabhängigen Demokratischen Union, von hochrangigen Mitarbeitern der Diktatur Pinochets gegründet. Un orgullo para todos nosotros. Wir sind stolz auf ihn. Chile ist ein politisiertes Land. Da gibt es natürlich auch zahlreiche wertvolle Menschen unter den Kommunisten. Das gilt nicht nur für Neruda, aber er ist sicherlich einer der wertvollsten, schon wegen des Nobelpreises. Bis auf den heutigen Tag lese ich in seinen Werken. In Chile herrscht Toleranz. Die Verdienste anderer werden akzeptiert, ungeachtet der politischen Haltung. In anderen Zeiten gestaltete sich das schon schwieriger. Während der Allende-Zeit und der Militärregierung war alles polarisiert. Wir sind inzwischen wieder ein zivilisiertes Land, in dem man unterschiedlicher Meinung sein darf. Man darf die Fähigkeiten eines anderen bewundern, wie ich es im Falle Nerudas tue, ohne jedoch seine politischen Ansichten zu teilen. Wenn Julio Ditborn den politischen Dichter nicht verdrängt hätte, würde er sich und seinesgleichen im Canto General wiedererkennen. Im großen, schimmlichten Käse der Tyrannei entwickelt sich eine andere Made, der Günstling. Es ist die Memme, gedungen, die schmutzigen Hände zu preisen. Noch immer in unserer düsteren, gefolterten Geographie fand der Tyrann einen schmierigen Schwätzer. Pinochet ordnete eine dreitägige Staatstrauer an, als Neruda tot war. Währenddessen verwüsteten seine Schergen Nerudas Haus in Santiago. Chacales que el chacal rechazaría. Nerudas ganzer Leidensweg, so der Schriftsteller und enge Freund Volodya Teitelbaum, begann am 11. September, als der Dichter das Radio auf dem Nachttisch einschaltete. Er hörte mit geballten Fäusten Salvador Allende's in Bombenhagel gesprochene letzte Botschaft. Schuppe an Schuppe ist der Hass gewachsen. Schlag um Schlag. Im grausigen Wasser des Sumpfs, mit einem Maul voll Schlamm und Schweigen. Es ist schlimm, dass aus Neruda etwas gemacht worden ist, das er nie und nimmer sein wollte. Denn Neruda starb vor Kummer und erst dann an Krebs. Der Krebs besiegte ihn, weil um ihn herum seine Freunde starben. Ich bin hier, der Geschichte Lauf zu erzählen. Über Pablo Neruda von Karl Ludolf Hübener. Es sprachen Hartmut Stanke, Bernd Hahn, Hendrik Stickan, Hans-Gerd Kilbinger und Kerstin Fischer. Ton und Technik Ingeborg Kiepert und Jutta Stein. Redaktion und Regie Thomas Zenke.